ziehen. Der Vulkan Chaiten im Süden Chiles verstärkt seine Aktivität. Die nationale Katastrophenschutzbehörde hat die höchste Alarmstufe ausgerufen. Und Energiesicherheit gehören demnach mit in den Sicherheitsrat, ebenso wie die Terrorismusbekämpfung. In der historischen Altstadt von Hannover-Schmünden sind am frühen Morgen zeitgleich zwei Feuer ausgebrochen. Sechs Menschen, darunter Kinder, wurden verletzt. Es entstand Schaden in Millionenhöhe. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Kurs in der Sicherheitspolitik wird der Ton schärfer. Drei Babyleichen in Nordrhein-Westfalen. Und die Furcht vor Versorgungsengpässen. Schnell vom Tisch haben. Im September 2006 war die Magnetschwebebahn bei einer Besucherfahrt mit 170 Kilometern pro Stunde auf einen Wartungswagen geprallt, der auf der Strecke stand. Dies ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Um die Furcht vor Versorgungsengpässen. Wollen Union und SPD schnell vom Tisch haben.